Angst? Was wissen Sie denn von Angst? Der ehemalige Herr über den Überwachungsapparat der DDR, wir schreiben das Jahr 1991, im Knast. Eine Psychologin ist zu ihm gekommen. Ich bin Dr. Brandt. Um ein Gutachten für den anstehenden Mielke-Prozess zu verfassen. Der lang gediente und nun mit dem Mauerfall ebenfalls gefallene Ex-Minister für Staatssicherheit breitet seine Macht- und Herrschaftsphilosophie aus. Angst ist die wirkungsvollste Triebfeder des menschlichen Handelns. Und damit war der überzeugte Parteisoldat, der aus Motiven handelte, die er humanistisch nannte, jahrzehntelang erfolgreich. So wenig Angst braucht man, um die Welt zu lenken. Zuletzt war er der Kopf eines Überwachungsapparates von 91.000 offiziellen und mehr als 170.000 inoffiziellen Mitarbeitern. Auch ich hatte Angst. Roland Jahn, Mitbegründer der Friedensgemeinschaft Jena, erinnert sich. Die Stasi hat bewusst Angst geschürt. Sie wollte, dass man verunsichert ist. Mielke stand für alle, die für die Staatssicherheit aktiv waren. Mielke hat das schon repräsentiert, aber eigentlich kannte man ihn nicht. Wer also war dieser Mann wirklich, dieser Erich Mielke, 1907 geboren im Berliner Roten Wedding, der im Film von sich sagt: Wenn ich meinen Willen bekommen hätte, ja, dann würde es die DDR heute noch geben. Filmemacher Jens Becker und Martin van der Duyn haben ein Docudrama gedreht, in dem sich Zeitzeugenaussagen wie die von Roland Jahn, historisches Archivmaterial und zwei Spielfilmstränge mischen. Der eine, fiktive Strang, zeigt Mielke, gespielt von Kaspar Eichel, 1991 im Moabiter Gefängnis im Gespräch mit der Psychologin. Der andere inszeniert den Ordnungs- und Sicherheitsfetischisten auf dem Höhepunkt seiner Macht im Jahr 1989, bevor die Unruhe im Land aus der Sicht von Mielke aus dem Ruder lief und seinen Sturz mit sich brachte. Bei seiner letzten Rede vor der Volkskammer wird der Meister der Angst von den Abgeordneten ausgelacht. Es entsteht das Bild eines Mannes, der in den 1930er Jahren als KPD-Straßenkämpfer zwei Polizisten erschoss. Die Verurteilung für diesen Mord erfolgte 1993. In Moskau, ebenfalls in den 30er Jahren, seine Ausbildung als Kämpfer für den Kommunismus machte und in der neu geschaffenen DDR das Überwachungssystem aufbaute. Eindrücke reihen sich aneinander. Wolfgang Fixhorn, Leiter der Vollzugsanstalt von Moabit, in dem schon Erich Honecker und Egon Krenz einsaßen, über Mielke. Wer die Augen gesehen hat, der war für mich ein ganz klarer, eiskalter Mensch. In den 50er Jahren waren die Deutschen im Prinzip die besten Schüler des KGB, die Lieblingsschüler. Der russische Historiker Nikita Petrov, Spezialist für politische Gewaltherrschaft und den KGB. Im Bereich der Kontrolle über die eigene Bevölkerung war die Stasi sogar viel härter als der KGB. Mielke war in gewissem Sinne eine legendäre Persönlichkeit. Er hatte kriminelle Neigungen, Gewohnheiten und Einstellungen. Doch 1989 brach das DDR-Regime schließlich zusammen, weil sich für einen historischen Moment die DDR-Bürger gegen die Angst auflehnten, wie Roland Jahn im Film meint. Das war das Entscheidende in der DDR, dass die Menschen angstfrei auf die Straße gegangen sind. Wenn die Menschen es schaffen, Angst zu überwinden, dann ist die Diktatur am Ende. Und das haben sie 1989 getan. Soweit das Kapitel Mielke. Wobei sich die Frage stellt, inwieweit dieses Docudrama tatsächlich etwas erklären kann. Dass die Angst der gesellschaftliche Kitt in der DDR war, das ist die Generalthese dieses Films, der aber mit dem biografischen Zugang über die Person Erich Mielke am Ende zu eindimensional bleibt. Allzu viele Fragen bleiben offen, es will sich kein Gesamtbild herstellen. Nicht, was die Person des Erich Mielke, sondern was die Effektivität seines Handelns betrifft. Auf welchem gesellschaftlichen Boden konnte die Strategie der Angst denn überhaupt jahrzehntelang so umfassend wirken? Welche historischen und sozialpsychologischen Aspekte waren der Nährboden, auf dem die Mielkesche Angsterzeugung überhaupt funktionierte? Hier hinterlässt dieser Film eine viel zu große Leerstelle. Wie spannend wäre es gewesen, die These vom Meister der Angst beispielsweise mit dem analytischen Blick des aus der DDR stammenden Psychoanalytikers Hans-Joachim Marz zu konfrontieren, der ja mit Gefühlsstau 1990 ein, so der Untertitel des Buches, ein Psychogramm der DDR schrieb. Und wenn man sich mit der allzu biederen Form dieses Docudramas auch noch arrangieren mag, so bleibt Erich Mielke, Meister der Angst, ein biografisches Porträt mit einem zu engen Blick. Und die suggestive Frage des Erich Mielke vom Anfang des Films wird nicht wirklich beantwortet. Angst? Was wissen Sie denn von Angst?